WDR 5. Neugier genügt. In der Bäckerei Meffert in Lemgo mischt sich der Duft von Kaffee mit den Aromen aus der Backstube. Die drei Tische vor dem großen Fenster sind besetzt mit Gästen für ein spätes Frühstück. Auf der gegenüberliegenden Seite lockt die Verkaufstheke mit einer üppigen Auswahl an Kuchen und Vollkornbroten. Alle von Alfred Meffert und seinen Mitarbeitern hergestellt, darunter regionale Spezialitäten wie lippisches Landbrot oder dunkler Lipper. Gestern hatten wir 28 Sorten hier liegen. Das ist heute wieder so um den Dreh und da fehlen noch 6 Sorten. Und alles Bio und alles aus Lippe-Qualität Mehl von der Eickermühle, beziehungsweise von unserem Landwirt Herrn von Reden. Das Biogetreide bezieht die Bäckerei schon seit Jahrzehnten von dem Hof aus der Nachbarschaft. Einen Teil davon lässt Alfred Meffert von der Lemgoer Eickernmühle verarbeiten, um aus dem feinen Mehl Brötchen zu machen. Den anderen Teil vermahlt er selbst mit einer Steinmühle, die schon sein Großvater benutzte für die Herstellung von Vollkornteigen. Seit damals hat sich der Betrieb vergrößert mit mehreren Filialen und über 80 Angestellten. Die Backwaren entsprechen den strengen Kriterien der Regionalmarke Lippe-Qualität, die seit 13 Jahren die lokale Wirtschaft im Kreis Lippe fördert. Die Traditionsbäckerei gehört zu ihren Pionieren. Wir sehen da die Zukunft drin, gerade in der Regionalität. Wir stehen an einem Backwarenmarkt, wo wir ja nicht alleine sind als Handwerker, sondern die Industrie ist da auch. Und man muss der Industrie zugutehalten, in Anführungsstrichen, dass die geschmeckten Qualitäten, das ist die Qualität, die der Verbraucher auf der Zunge hat, dass sie durchaus immer besser werden. Wie die Industrie das erreicht, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Durch Zutaten, durch Technik und wie auch immer. Und so müssen wir als Handwerksbäcker den Kunden einen Mehrwert geben. Etwas, was die Industrie nicht kann. So, und da ist es zum einen die Regionalität. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich muss mich auf die Rohware konzentrieren, die ich kriege, und muss meinen Produktionsprozess der Rohware anpassen. Und das kann die Industrie nicht. Für die industrielle Fertigung eignen sich nur spezielle Mehle, deren gleichbleibende Qualität erzielt wird durch Dutzende von chemischen Beimengungen, darunter Enzyme und Emulgatoren. Rund 200 solcher Zusatzstoffe sind erlaubt, die meisten für den Verbraucher nicht erkennbar, weil sie bereits in der Mehlmischung stecken. Der traditionell arbeitende Bäcker verwendet tatsächlich nur Mehl und weiß damit umzugehen, aber er muss mit den billigeren Backwaren konkurrieren, die aus einer Industrieproduktion stammen. Dann kommen solche Aktionen, wie jetzt zum Beispiel diese eine große Supermarktkette, die jetzt so eine Qualitätsoffensive macht und den Kunden erklärt, was ist gutes Brot, was ist gutes dies, das und jenes. Sind nur die besten Zutaten drin, das heißt schon mal nichts, dann schmeckt gut, das heißt schon mal nichts. Da wird der Kunde richtig an der Nase rumgeführt und leider merken es viele nicht. Bäcker Meffert und Lippe-Qualität setzen auf Transparenz und Aufklärung. Jeden Mittwoch können Besuchergruppen sich durch die Backstube führen lassen. Da vorne ist die Teigbereitung mit den beiden Spiralknetern. Dann ist hier ein Hebekipper mit dem Abwieger. Das ist die Brotaufarbeitung. Wir wiegen automatisch aus. Aber alles Weitere, das ist alles Handarbeit, falls dafür keine Maschinen gibt. Erst wenn seine Kunden den Unterschied zwischen Handwerk und Industrie verstehen, so Meffert, seien sie auch bereit, den Mehrwert zu bezahlen, den der Handwerksbäcker schafft. Und viele interessierten sich dann auch dafür, wie ihr Einkauf sich auf Umwelt und Gesundheit auswirkt. Wenn das so läuft, wie es in den letzten Jahren so gelaufen ist, das heißt, die Industrie sagt, was sie will und die Mühle bringt es dann irgendwie, dann hat das ja auch Folgen. Und zwar geht die Mühle dann her zu dem Landwirt und sagt, um die und die Mehlmischung zu kriegen, brauche ich von dir, Landwirt, die und die Qualitäten. So, und dann sagt der Landwirt, die und die Qualitäten kann ich jetzt nicht so ohne weiteres bringen. Lieber Züchter, ich brauche von dir die und die Saat. Das heißt, der Züchter geht jetzt her und kreiert Sorten, die genau in diese Richtung gehen. Da geht es darum, dass ich immer mehr Eiweiß drin habe. Wenn ich gutes Eiweiß und viel Eiweiß drin habe, dann kriege ich Teige, die maschinengängiger sind. Und der Industrie geht es genau darum. Wie diese Eiweiße und Zusatzstoffe im Körper wirken, ist kaum erforscht. Möglicherweise sind sie Auslöser für Unverträglichkeiten und Allergien. Und außerdem haben die sehr eiweißhaltigen Getreidesorten einen erhöhten Bedarf an Mineraldünger. Backshop-Brötchen fordern eben doch ihren Preis. Doch den zahlt nicht der Kunde, sondern zunächst einmal solche Unternehmen, die auf der Strecke bleiben im Wettbewerb. Nicht nur Bäckereien geben täglich auf, Auch viele Mühlen sind in den letzten Jahren dem Preisdruck zum Opfer gefallen. Das Lippeland machte eine Ausnahme. Auf seinen 1200 Quadratkilometern sind noch 3 Mühlen im Betrieb. Und wenn ich mir überlege, dass in Hameln vor 2 Jahren Europas ehemals größte Mühle stillgelegt wurde und wir kleinen Müller hier in Lippe noch fröhlich vor uns hinmüllern. Ja, das hätte ich mir vor 20, 30 Jahren nicht träumen lassen, dass ich mal die Wesermühle überlebe. Also die Wesermühle war wie der Petersdom in Rom eine gesetzte Größe. Bernd Nagel-Held ist Chef der Eikernmühle in Lemgo, einem Familienunternehmen, das schon seit 400 Jahren das Korn der lippischen Bauern mahlt. Der promovierte Lebensmitteltechnologe gehört zu den Gründern der Regionalvermarktungsinitiative Lippe Qualität. Zusammen mit anderen engagierten Bürgern suchte er schon lange nach Modellen für eine umweltverträgliche lokale Wirtschaft. Dann erschütterte der BSE-Skandal das Vertrauen in landwirtschaftliche Produkte und viele Bäcker und Landwirte, zum Teil Kunden der Mühle, wurden zu Verbündeten. 2002 erfolgte die Gründung des Vereins Lippe Qualität mit strengen Kriterien. Erzeugnisse aus der Region werden hier verarbeitet und verkauft. Kurze Wege, artgerechte Tierhaltung, keine Gentechnik, weil sie Abhängigkeiten schafft. Die Mitgliedsbetriebe profitieren davon und das Geld bleibt in Lippeland. Wir beziehen all unser Getreide direkt vom Landwirt, in zunehmendem Maße, mit zunehmenden Mengen. Das war früher nicht so der Fall. Also wir haben früher auch einiges über den Handel gekriegt. Und diese Glaubwürdigkeit, die wir da eben im Rohstoff schon haben, führt bei manchem Industriekunden dazu zu sagen, ja, genau das wollen wir und wir wollen eben nicht von einem Großbetrieb, der mit anonymer Ware aus dem Handel leben muss, sondern wir können eine viel bessere Qualitätssteuerung hinkriegen, wenn wir den Bauern kennen, von dem der Ursprung stammt. Das hätte ich vor 10 Jahren so nicht vorhergesehen. Auch Thorsten Volland aus Ersen hätte damals nicht gedacht, dass er dafür, was er aus Überzeugung tut, einmal angemessen bezahlt würde. Er hat einen Schweinemastbetrieb, den er anders führt als die meisten seiner Kollegen. Die Tiere haben Auslauf, liegen auf Stroh, behalten ihre Schwänze, wachsen langsam auf und bekommen Futter aus hofeigenem Anbau. Für diesen Aufwand, der sich normalerweise finanziell nicht lohnt, ist er oft belächelt worden. Doch er hält seine Schweine so, weil er es richtig findet. Damit kann ich mich identifizieren. Das ist also genau das, wo ich sagen kann, das Fleisch kann ich den Verbrauchern anbieten. Das Kotelett, was ich in die Pfanne packe, hole ich auch genauso groß wieder raus, wie ich es reingelegt habe. Das ist halt der Unterschied zwischen den anderen. Dieser Unterschied wird honoriert, seitdem er mit der Schlachterei Nier in Bad Salzuflen zusammenarbeitet. In nur wenigen Minuten sind die Tiere dorthin gebracht und der Metzger ist froh über jedes einzelne. Denn es gibt zu wenig Schweinefleisch in Lippe-Qualität. Die meisten Landwirte halten ihre Tiere auf Spaltenböden und nicht auf Stroh, wie es die Regionalmarke fordert. Doch viele haben in teure Ställe investiert und wollen nicht umbauen oder das Futter ist nicht gentechnikfrei. Thorsten Volland und seine Frau Dieter passen mit ihrer Tierhaltung genau zur Lippe-Qualität und öffnen gern die Stalltüren für Besucher. Auch das ist in der Schweinehaltung eher selten. Sie sehen, was sie essen. Und das ist auch das, was sie wollen, die Leute. Sie wissen, wie die Haltung hier funktioniert. Die Türen stehen hier immer offen. Und einfach mehr die Türen aufmachen. Und die Leute sind gewillt, dann auch wirklich etwas mehr zu bezahlen, aber dafür qualitativ und ordentlich gehaltene Tiere zu kaufen. Ein Schild mit dem Markenzeichen Lippe-Qualität steht auf der Wiese vor dem Hof. Schon von Ferne leuchtet die rote Rose aus dem Wappen des Fürstentums Lippe. Die lippische Rose trägt bei zur Identifizierung mit der Region, die früher einmal ein eigener Staat war. Sie bringt auch diese alte Eigenständigkeit in Erinnerung. Das grün-rote Logo der Initiative kennzeichnet über 100 teilnehmende Betriebe und ist im gesamten Kreis bekannt. Die Produkte sind beliebt und einige, wie Eier und Honig, immer gleich ausverkauft. Andere werden gewünscht, aber man bekommt sie nicht. Milcherzeugnisse gibt es zu wenig, denn es fehlen die kleinen Molkereien, um sie herzustellen. Nicht immer ist alles verfügbar. Diese Erfahrung mit Lippe-Qualität bleibt den Kunden nicht erspart. Doch Bernd Nagel-Held hat gelernt, dass auch dadurch ein Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln entsteht. Es gab tolle Erlebnisse, dass Leute im Bäckerladen gestanden haben und haben gesagt, Mensch, beim Bauern da oben am Hang, der Weizen, der liegt so platt, wie wird's denn wohl mit dieser Ernte? Die sich also auch mal wirklich Gedanken gemacht haben, dass unser täglich Brot nicht so selbstverständlich ist, wie es im Supermarkt erscheint. Und für die ist dann auch ein Erntedankfest in der Kirche nicht mehr irgendeine Folklore-Veranstaltung, sondern wirklich ein Grund für Dankbarkeit. Denn es gibt in der Tat noch ein paar Dinge, die wir Menschen nicht beeinflussen können. Initiativen wie Lippe-Qualität sind selten unter den bis jetzt rund 60 Akteuren der Regionalvermarktung in Nordrhein-Westfalen. Bergisch Pur ist ähnlich strukturiert. Die Qualitätsmarke aus dem Bergischen Land hat zwar weniger Teilnehmer, aber ein breites Sortiment und ist auch in manchen Supermärkten in Köln, Bonn und Düsseldorf vertreten. Beide Pioniere sind vor einem halben Jahr ausgezeichnet worden vom Bundesverband der Regionalbewegung, der sich für eine nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume einsetzt. Der Verband hat auch ein Portal eingerichtet, das bei der Suche nach regionalen Produkten hilft. Und Informationen wären auch nötig, wenn der Supermarktkunde wissen will, was Etiketten bedeuten wie unsere Heimat, aus der Region, heimische Früchte. Wo regional draufsteht, ist noch lange nicht regional drin. Frank Wasko arbeitet bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Bereich Lebensmittelqualität und Klimaschutz und hat es oft mit Regionalschwindel zu tun. Wir haben keine Definition, wir haben keine gesetzliche Grundlage, wir haben kein staatliches Zeichen. Wir haben keine Lebensmittelüberwachung, die weitgehend diese Produktkennzeichnungen verfolgt, weil es ist eben möglicherweise gefühlte Täuschung, aber keine juristisch verfolgbare Täuschung. Die meisten verbinden mit dem Begriff regional positive Beziehungen, Nähe, Frische, Naturverbundenheit, Ehrlichkeit. Handel und Industrie nutzen dieses gute Image für ihre Waren, die sie außerdem noch teurer verkaufen können, denn die wirklich regionalen Produkte haben eine höhere Kostenstruktur. Wir wissen aus Befragungen, dass Verbraucher erwarten, dass die Region eine kleinteilige ist, also der Niederrhein oder das Bergische Land, die Eifel. Das wäre so eine typische Region, die sie als Region empfinden. Aber Nordrhein-Westfalen würde auch noch anerkannt. Außerdem gehen die meisten Verbraucher bei einem regionalen Erzeugnis davon aus, dass die Rohstoffe aus der beworbenen Gegend kommen, dort verarbeitet und verkauft werden. Ihnen schwebt also das vor, was Lippe-Qualität und Bergisch Pur machen. Sie erwerben dann aber häufig Waren, deren Zutaten vielleicht aus NRW stammen, die vielleicht aber nur dort verarbeitet werden und deren Weg letztlich durch ganz Deutschland führt. Die Zeitschrift Ökotest hat im vergangenen Herbst von 106 untersuchten Produkten nur 26 gefunden, die der Bewertung regional entsprechen. Wie lassen sich solche Täuschungen verhindern? Man könnte das Erfolgsmodell, was wir haben bei Bio oder bei Eiern, wo draufsteht, welche Haltung wir haben mit einer Kennziffer, könnte man ja als Vorbild nehmen und sagen, wann darf man regional benutzen? Und dann sollte bitte der Zusatz sein, auf welche Stufe bezieht es sich? Bezieht es sich nur auf die Rohstoffe? Bezieht es sich auf den Ort der Verarbeitung? Oder ist es vielleicht nur ein Fantasiename? Dann darf ja gar nicht mit regional geworben werden. Mein Favorit wäre schon, dass man auf europäischer Ebene sagt, wir machen eine Regionalkennzeichnung, ähnlich wie wir es bei der Ökoverordnung haben. Man kann Regionen definieren und würde geografische Regionen definieren, da gibt es am wenigsten Streit drum, denke ich mal. Doch Frank Wasko sieht zurzeit keine Initiative der Politik, die das vorantreibt. Er beobachtet jedoch eine große Offenheit in der Gesellschaft, beim Thema Ernährung Neues auszuprobieren, auch in der Lebensmittelvermarktung. Das Modell solidarische Landwirtschaft ist sehr erfolgreich. Verbraucher unterstützen langfristig einen Bauernhof und teilen sich die Ernte. Hier besteht ein enger Kontakt zwischen Erzeuger und Konsument. Der Austausch ist transparent. Ein anderes Modell boomt in Frankreich seit einigen Jahren. Die Teilnehmer einer Food Assembly bestellen ihre regionalen Lebensmittel übers Internet und treffen sich bei einem sogenannten Gastgeber, der die Verbindung zu den Landwirten organisiert. Auch in Deutschland entstehen seit rund einem Jahr an vielen Orten solche Markttreffen. Allein in Köln sind es schon 3. Ich war in Köln dabei, als es zum zweiten Mal stattgefunden hat. Und da war das erstaunlich gut schon angenommen. Also die hatten, ich glaube, so um die 60 Brote und jede Menge Obst- und Gemüsetüten. Und die waren innerhalb von 2 Stunden weg. Ein riesiger Tisch, der voll aufgebaut war. Und man konnte eben Honig und andere Produkte, die auch mitgebracht worden sind, probieren. Und kann dann eben wieder online bestellen. Da gibt es ein neues Datum, zu dem man sich trifft. Ende März in einem Tagungsraum am Deutzer Bahnhof in Köln. Rund 40 Menschen sind gekommen, um das Konzept der Regionalwert AG kennenzulernen, die im Raum Freiburg seit 9 Jahren erfolgreich lokale Kreisläufe fördert. Nach diesem Modell soll nun die Regionalwert AG Rheinland entstehen. Wie kriegen wir das Ding auf die Schiene? Die Initiatoren suchen Teilnehmer und Investoren für ein Netzwerk von lokalen Betrieben. Die Idee der Regionalwert AG ist so einfach wie revolutionär. Bürger werden Aktionäre, Anteilseigner an der Aktiengesellschaft, die mit diesem Geld jene Landwirte, Händler, Existenzgründer unterstützt, die eine Region lebenswert machen, die Arbeitsplätze schaffen und verantwortungsvoll wirtschaften. Der Kredit ist an sozial-ökologische Kriterien gebunden. Im Freiburger Raum profitieren 17 Betriebe von dem Modell und die Nachfrage nach Aktien ist groß. Über 600 Menschen sind Gesellschafter. Simon Stott, Betriebswirt und Mitinitiator für eine Regionalwert AG im Rheinland, war auf einer Aktionärsversammlung in Freiburg dabei. Was man einfach gemerkt hat, ist, die Aktionäre, die begreifen sich als eine Art Bewegung. Sie merken, sie werden Mitgestalter der Region. Für mich war das ein sehr besonderer Moment zu merken, dass man wieder sich selbst befähigt, weil das Kapital nicht zentralisiert wird über die Banken, sondern wieder dezentralisiert wird über die Bürger. Wirklich diese Einflussnahmemöglichkeit der einzelnen Aktionäre, eine politische Kraft in der Wirtschaft. Mit einem Stammkapital von fast 3 Millionen Euro lässt sich etwas bewegen. Doch davon Geld ausgeben zu können, sind die Initiatoren im Rheinland noch weit entfernt. Der erste Schritt ist, Mitbegründer für die Aktiengesellschaft zu finden. Dafür werben sie nun auf weiteren Veranstaltungen, die jetzt an verschiedenen Orten im Raum Köln und Düsseldorf stattfinden. Sven Johansen bereitet diese Treffen mit vor. Er ist Leiter der Kölner Gruppe von Slowfood. Besonders beeindruckt ihn am Konzept aus Freiburg, dass es alle Zweige der lokalen Lebensmittelwirtschaft einbezieht. Dass die Regionalwert AG die gesamte Kette dabei im Blick hat, also vom Saatguthersteller über den Bauern, über den Naturkosthandel bis auch hin zur Gastronomie. Geschmacksvielfalt, der Erhalt alter Arten und Sorten, die Wertschätzung regionaler Spezialitäten sind zentrale Themen von Slowfood. Das Konzept der Regionalwert AG passt gut dazu. Sven Johansen war Geschäftsführer eines mittelständischen IT-Unternehmens. Als Selbstständiger hat er stets sein Geld angelegt für die Altersvorsorge. Und da ist mein Bestreben eigentlich immer schon gewesen, das nachhaltig zu investieren. Und ich möchte aber auch mal sehen, was mit meinem Geld passiert. Und das möchte ich auch in meinem Sinne beeinflussen können. Selbst entscheiden und sich nicht den Zwängen einer Wirtschaftspolitik unterwerfen, die nur auf Wachstum ausgerichtet ist. Das ist auch ein Motiv des Landwirts Hardy Burgmer, sich am Aufbau der Regionalwert AG zu beteiligen. Er hat einen traditionsreichen Hof in der Nähe von Lindlar im Bergischen Land. Und dann wirst du natürlich auch in Wettbewerb gestellt mit den Kollegen letztendlich. Und so war halt auch die Schulausbildung. Da wurde unterrichtet, da du halt deinen Nachbarn schluckst letztendlich. Und entsprechend hast du dich auch aufgestellt. Du bist gerannt und hast geschafft. Und du hast immer ein bisschen mehr geschafft oder versucht wie der Nachbar. Bis du dann irgendwann mal drüber nachdenkst, was machst du da einfach? Eine Lebenskrise, eine lange Reise, neue Eindrücke und Inspirationen haben den Landwirt vor einigen Jahren nach Alternativen suchen lassen. Hinzu kommt, dass keine seiner Töchter den Hof weiterführen möchte. Was also tun? Wie sichern wir die Hofnachfolge, dass Landwirtschaft einfach bestehen bleibt, halt auch in der Form, so wie wir sie jetzt hier betreiben und andere Kollegen auch? Den gut geführten Biohof mit 70 Milchkühen und 80 Hektar Grünland inmitten einer schönen, artenreichen Landschaft möchte der Bauer gern an einen Nachfolger geben, der ihn so bewirtschaftet, dass die bewährten Strukturen erhalten bleiben. Das Geld, das ein junger, engagierter Landwirt dafür brauchen wird, könnte von der Regionalwert AG kommen. Banken würden es ihm sicherlich nicht geben. Entwicklungen in der Landwirtschaft sind ihnen zu undurchsichtig. Mittlerweile bin ich jetzt die 8. Generation hier am Hof. Und ich glaube, jetzt muss sich was verändern. Weil ich kenne diese Landwirtschaft als Kind und ich fand sie wirklich sehr schön. Und wenn ich die Entwicklung der Wirtschaft betrachte, dann weiß ich, wo mein Herz für schlägt. Diese ursprüngliche Landwirtschaft, wo diese Vielfalt war, wo wir uns selbst versorgt hatten und wir hatten einen großen Garten. Ja, es war einfach gut. Man kam gut zurecht. Es gab viele Bauern und das ist ja eigentlich der Punkt, wo ich sage, ey, das kann nicht so weitergehen. Und dann ist die Überlegung, ja, was kannst du selber tun, um dass es wieder sich verändert? Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.